Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Wir wollen heute in der Sendung über eine Broschürenvorstellung berichten, die Mitte Februar im Friedrichshainer Zielona Gora, dem Stadtteilladen, vorgestellt wurde über den indigenen Widerstand in den Amerikas. Diese Broschüre hat ganz aktuelle Bezüge zu unserem Leben. Das wird, denke ich, im weiteren Verlauf dieser Sendung deutlich werden. Ich möchte nur an die Proteste gegen die Gigafabrik von Tesla erinnern, die ja gerade die Schlagzeilen in den Medien sehr bestimmen und die sehr kontrovers geführt werden. Denn das Leben vieler indigener Gemeinden, vor allen Dingen Südamerika, ist durch den Lithiumabbau unmittelbar davon betroffen, denn der bricht Menschenrechte, verdrängt Menschen von ihrem Land und führt zu heftigen Auseinandersetzungen, zum Beispiel in Argentinien. Aber auch die Proteste in Zentralamerika sind hier von Bedeutung. Der Korridor in Mexiko oder die Tren Maya oder diese unsägliche Tren Maya-Geschichte, an der sich die Deutsche Bahn beteiligt, in Chiapas. Aber jetzt will ich gar nicht weiter hier vorweggreifen. Ich habe selber diese Veranstaltung moderiert. Habe einiges da erfahren, was ich vorher nicht wusste. Es waren sehr interessante Beiträge dort zu hören. Wir spielen ein wenig Musik und steigen dann direkt ein ins Thema. Let's go! Lurraren jendea dugu Mapuche, Mapu da lurra, uruchamiam. Mapuche! Uruchamiam. Mapuche! Mapuche! Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Super, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute die Broschüre Indigener Widerstand in den Amerikas kurz vorstellen. Sie liegt ja auch schon überall aus. Ich denke, ihr habt sie alle gesehen, ne? Ich will ganz kurz erzählen, warum wir diese Broschüre überhaupt gemacht haben, was unser Anspruch, unsere Motivation dazu war. Dann werden wir schlaglichtweise 4 Aspekte aus der Broschüre vorstellen. Wir sind ein Kreis von verschiedenen Leuten, die seit vielen Jahren Solidaritätsarbeit für Gefangene in ganz unterschiedlichen Kontexten machen. So haben sich viele Leute gefunden, die seit einigen Jahren jetzt kontinuierlich für den indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier aus den USA Unterstützungsarbeit machen. Und uns ist während dieser Arbeit aufgefallen, dass wir selber recht wenig Wissen über indigene Kämpfe in den USA. Wir hatten zwar viele Ausschnitte hier und da natürlich schon mitbekommen, den Kampf der Zapatistinnen oder auch in Standing Rock 2016, was ja großer Protest gegen die Ölpipeline dort war, oder auch aus Lateinamerika, unter anderem von den Mapuche oder aus Südamerika. Und als wir uns näher damit beschäftigten, fiel uns auf, dass sie eigentlich 2 verbindende Elemente haben, die in all diesen Kämpfen immer wieder auftauchen. Das eine ist die unglaubliche Gier nach Bodenschätzen, für die gerade Leute, die in entlegeneren Gegenden leben oder sich zurückgezogen haben in den Amerikas, immer wieder mit aller Gewalt zur Seite geschoben werden. Und zum anderen die patriarchale Ausprägung des Ganzen, die vielen Ansätzen indigener Gesellschaften, die versuchen, die halt so zu leben, dass die denen halt völlig entgegenlaufen, dass die ganze Logik der Konzerne einfach eine brutal patriarchale ist und nebenbei auch, oder nicht nebenbei, und vor allem auch eine extrem ausbeuterische. Und Beispiele dafür haben wir eigentlich über den ganzen Kontinent gefunden, von Kanada anfangend, wo auch der erste Artikel, der heute gleich vorgestellt wird, sein wird, über die USA natürlich, über Zentral- und Mittelamerika bis hinunter zu den Kämpfen der Mapuche. Ja, so haben wir versucht, eben das, was wir rausfinden konnten, schlaglichtweise, es ist ja eine kleine Broschüre A5, ne, da kann man jetzt nicht so in die Tiefe gehen bei dem Format, aber eben das mal nebeneinander zu stellen, weil es unseres Wissens nach so auch selten gemacht wird in der Debatte, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich will noch 3 Dinge dazu sagen. Das eine ist, wir sind natürlich, was ist jetzt nicht natürlich, aber wir sind Leute aus Berlin. Keine Indigenen aus den Amerikas arbeiten in dem Zusammenhang mit. Und wir haben auch leider nicht geschafft, Indigene aus den einzelnen Kämpfen zu finden, die in diese Artikel geschrieben haben. Das lag vielleicht daran, dass wir uns einen etwas kurzen Zeitrahmen gesetzt haben. Wir hätten da wahrscheinlich mehr Zeit für gebraucht. Alle Artikel, die ihr lesen wird, sind von Leuten, die an konkreten Unterstützungsprojekten beteiligt sind. Also die Autorinnen und Autoren dieser Artikel. Die haben ja nicht wir geschrieben, sondern wir haben Leute zusammengesucht, die zu Themen und Fragestellungen, die wir ihnen gegeben haben, halt Artikel geschrieben haben. Das ist bestimmt ein Manko an der Broschüre. Andererseits ist es aber auch das, wozu wir in der Lage waren. Und wir wollten das einfach mal so in den Raum stellen. Und wir hoffen, dass diese Broschüre dazu anregt, sich genauer mit den Themen auseinanderzusetzen und vielleicht in Zukunft auch sich da einzubringen. Denn auch diese Kämpfe, die Indigene in den Amerikas führen, sind auch hier sichtbar, auch hier in Berlin. Also ich erinnere nur an die Proteste gegen die Tren Maya, was ja unter Beteiligung deutscher Konzerne wie Siemens und der Deutschen Bahn läuft. Da werden wir gleich noch mehr zu hören. Oder aber auch für Leonard Peltier, wo es sehr, sehr dringliche und sehr, sehr viele Proteste gibt. Leonard Peltier, um es ganz kurz zu machen, weil den stellen wir jetzt in der Broschüre vor. Wir haben aber sehr viel Material, unter anderem auch ein Buch über ihn da und auch einen Flyer und auch eine Postkartenaktion, die gerade läuft ans Weiße Haus. Könnt ihr euch gern welche mitnehmen, dass der endlich freigelassen werden soll. Leonard Peltier ist fast 80 Jahre alt, sitzt seit über 48 Jahren in Haft. Er ist ein indigener Aktivist, der genau das gemacht hat, worüber so viele andere auch im Inhalt der Broschüre berichten, der sich gegen die gewaltsame Verdrängung Landnahme und zwangsweise Assimilierung gewährt hat. Lennart Peltier, um nur ein paar Eckdaten zu nennen, ist 1944 geboren, ist in seiner Kindheit in den 50er Jahren in die Internatsschulen zwangsweise gebracht worden. Er hat lange Aufsätze darüber geschrieben. Er hat von der Gewalt berichtet, die in diesen religiösen Schulen ihm widerfahren sind. Er hat gesagt, eigentlich war das seine erste Haftstrafe. Er ist dann als Jugendlicher aus dieser Schule wieder rausgekommen, hat sich schon im sehr jungen Alter Widerstandsaktionen angeschlossen. Seine ganze Familie, das habe ich heute erst in einem Interview mit ihm gelesen, ist schon nachweisbar seit 1862 an Widerstandsaktionen von Chippewa Ogallala beteiligt. Er hat sehr früh angefangen, sich politisch zu engagieren, ab Ende der 60er Jahre im American Indian Movement, was nach dem Vorbild der Black Panther Party entstanden ist, die Selbstverteidigung gegen rassistische und tödliche Gewalt gegen Indigene sich halt organisiert hat. Und er ist dann im Zuge dieser Aktivitäten natürlich mit der Staatsmacht und vor allen Dingen im FBI in Kontakt geraten. Es hat viele, viele Zusammenstöße gegeben oder auch Aktionen, Besetzungen, sehr aufsehenserregende, an denen er auch beteiligt war in den frühen 70er Jahren. Die haben dann dazu geführt, dass er schon lange eine Zielscheibe des FBI war, und 1975 ereignete sich dann eine bewaffnete Auseinandersetzung, wo über 1000 Bürgerwehrangehörige, FBI-Beamte, Soldatinnen und Soldaten und weiße Militias auf eine Gruppe von über 30 Indigenen Tausende von Schüssen abgegeben haben. Lennart Peltier war einer dieser Indigenen. In dem Kreuzfeuer wurden mehrere Menschen getötet, unter anderem zwei FBI-Beamte. Und obwohl bis heute kein Mensch weiß, wer diese FBI-Beamten erschossen hat und auch kein Mensch jemals recherchiert hat, wer zum Beispiel den indigenen Aktivisten erschossen hat, der damals getötet wurde, haben sie in einem Schauprozess, das kann man nicht anders beschreiben, der ähnlich ist wie der eigentlich von allen politischen Gefangenen in den USA, bekannt ist es vielleicht Mumia Abu-Jamal, haben sie ihn verurteilt wegen Beihilfe. Und er sitzt seitdem seit 48 Jahren in Haft. Er ist fast 80 Jahre alt und er ist schwer krank. Und ich glaube, ich muss das jetzt nicht genau ausführen, er ist nach allen menschlichen und medizinischen Erwägungen haftunfähig und müsste schnellstens entlassen werden, so wie Hunderttausende anderer Gefangene auch in den USA, die seit 40 Jahren, 50 Jahren teilweise in Haft gehalten werden. Seine Geschichte ist ausführlich in dieser Broschüre auch drin, auch ein Interview mit einer seiner Anwältinnen, die was zu den aktuellen Sachen sagt. Ich möchte nur noch mal in Erinnerung rufen, es gibt diese Postkarte, könnt ihr gerne mitnehmen, auf Freundinnen und Freunden, Bekannten geben. Das hilft im Augenblick gerade, Druck auf die US-Regierung zu machen, um ihnen zu zeigen, Lennart Peltier ist auch nach dieser langen Zeit nicht vergessen. Und es gibt Menschen auch weit, weit weg, die seine Freiheit fordern. Noch zwei Worte kurz zu anderen Gefangenen und dann steigen wir in den Texte der Broschüre ein. Andreas Krebs ist ein Gefangener, der hier in Berlin in der JVA Tegel sitzt. Er ist auch schon seit 24 Jahren Gefangener in verschiedenen Gefängnissen von Deutschland und Italien. Er ist seit Ende Januar im Hungerstreik, weil ihm diverse Dinge, seine Korrespondenz und seine Medien, die er abonniert hat, unter anderem Zeitung Gefangenenhilfe und die Rote Hilfe-Zeitung, nicht ausgehändigt werden. Er verlangt, dass er endlich Zugang zu seiner Post bekommt und auch einige andere Haftbedingungen. Zeigt euch solidarisch mit kämpfenden Gefangenen. Das andere ist, ich hatte eben schon Mumia Abu-Jamal erwähnt, auch ein Langzeitgefangener aus den USA, ein Black Panther-Journalist, der für seine journalistische Arbeit kriminalisiert worden ist. Auch der ist sehr krank. Er hatte eine Herz-OP vor anderthalb Jahren mit 4 Bypässen, hat seitdem keine Therapie bekommen, kommt keine vernünftige Ernährung, hat kaum noch Bewegungsmöglichkeiten, er kommt fast nicht mehr aus der Zelle raus. Seit Corona haben die Möglichkeiten der Gefangenen total gestrichen an Hofgängen, an Rehabilitationsprogrammen, an Sporträumen. Er darf noch in den Community-Raum gehen, da darf er aber nicht rumlaufen, sondern muss in der Ecke sitzen und er hat zusehends Probleme, sich überhaupt noch physisch zu bewegen. Da wird in unmittelbaren nächsten Tagen eine Aktion starten. So viel kann ich schon verraten. Ich kenne noch nicht alle Inhalte, aber in den nächsten Tagen wird es Adressen von Behörden in Pennsylvania, das ist der Bundesstaat, in dem er sitzt, geben, wo auch Leute sich dran wenden können, um zu sagen, wir wissen darüber Bescheid und wir fordern, dass sie ihn endlich adäquat versorgt und überhaupt alle Langzeitgefangenen und älteren Gefangenen eben Möglichkeit der Bewegung und der medizinischen Versorgung geben könnt, weil die ist einfach nicht gegeben. Mumia Abu-Jamal ist schwer krank und es gibt nicht wenig Leute, die ihn besuchen, die befürchten, dass das sich in eine richtige Gesundheitskrise ausarten könnte, wenn das sich nicht bald ändert. Es liegen Flyer zu Mumia Abu-Jamal, glaube ich, auf den Stühlen. Da ist auch eine Webseite drauf und auf der Webseite werdet ihr diese Sachen finden. wer sich an die Behörde in Pennsylvania wenden möchte mit vorgeformulierten Texten, auch wenn euch das hilft in Englisch und so. Das wäre super, wenn ihr solche Sachen mitmachen würdet, weil das sind die kleinen alltäglichen Sachen im Kampf um Menschenrechte, die ja oft nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen, aber eigentlich einen Großteil der Solidaritätsarbeit für Gefangene ausmachen. Wir kommen jetzt zum ersten Artikel in dieser Broschüre. Der beschäftigt sich mit der Situation indigener Frauen in Kanada. Ich glaube, ich sollte eine Triggerwarnung aussprechen. Wir reden hier über institutionalisierte, sexualisierte Gewalt. Es ist ein sehr harter Stoff und wir werden auch nicht den ganzen Artikel jetzt vortragen, sondern ihn eigentlich nur vorstellen, den Artikel. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es um solche Themen da gehen wird. Wer das berechtigterweise vielleicht nicht an sich ranlassen möchte, dann wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt, um vielleicht an Tresen zu gehen oder 10 Minuten um Block, bis wir dann den nächsten Artikel vorstellen. Und würde dir das Wort geben, ne? Dankeschön. Der erste Artikel heißt Feminizide in Kanada. 2014 veröffentlichte die kanadische Bundespolizei einen Bericht, demzufolge 1017 indigene Frauen in den Jahren von 1980 bis 2012 in Kanada ermordet wurden und hunderte weitere Fälle als ungeklärt galten. Inzwischen schätzt selbst die kanadische Regierung die Zahl der Opfer auf über 4000. Und das Morden geht weiter. Erstmals hatte die Native Women's Association of Canada im Jahr 2004 mit dem Bericht Sisters in Spirit das erschreckende Ausmaß der Gewalt an indigenen Frauen in Kanada an die Öffentlichkeit gebracht. Obwohl die Situation auch von weiteren Menschenrechtsorganisationen bestätigt wurde, unter anderem von Amnesty International Canada, in der umfassenden Studie Stolen Sisters, ebenfalls von 2004, weigerten sich die Behörden lange, die Zahlen anzuerkennen. 2013 wies zudem eine Untersuchung von Human Rights Watch nach, dass in vielen Fällen auch die Polizeibehörden in die Gewalt an indigenen Frauen verstrickt sind. Dies gilt auch für die Justizbehörden. Die Gewalt an indigenen Frauen in Kanada resultiert aus einer systematischen Zerstörung der indigenen Kulturen und einem anhaltenden Kolonialismus, welcher den Indigenen fundamentale Bürger- und Menschenrechte verweigert. Auch die Strukturen innerhalb der indianischen Verwaltungen stehen in einem krassen Gegensatz zur traditionell starken Rolle der Frauen und der Matriarchinnen in indigenen Gesellschaften. Obwohl Indigene nur rund 5% der kanadischen Bevölkerung bilden, sind 25% aller ermordeten Frauen Indigene. Es handelt sich vor allem bei den Feminiziden nicht um Fälle häuslicher Gewalt, denn in 90% der Fälle kannten sich Täter und Opfer nicht. Vor allem sind die Täter fast ausschließlich nicht-indigene Männer. Vor allem häuften sich die Fälle am Highway of Tears, dem Highway 16, in der Provinz British Columbia. Die Polizei registrierte 18 Fälle von ermordeten Frauen, während die Indigenen selbst von mehr als 70 Fällen ausgehen. Da es zwischen den kleinen Reservaten keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, waren und sind die Indigenen gezwungen zu trampen und werden somit leichte Beute. Die Öffentlichkeit nahm von der Tragödie kaum Notiz, bis die weiße Studentin Nicole Hoare 2002 vergewaltigt und ermordet wurde. Ihre Eltern waren es, die sich erstmals mit den Indigenen solidarisierten und die Medien mobilisierten. Die Indigenen haben aus gutem Grund kein Vertrauen in die Polizeibehörden. Denn es war die kanadische Bundespolizei, welche die Kinder seit dem 19. Jahrhundert aus den Familien riss und zwangsweise in die berüchtigten Residential Schools verschleppte, um sie zu assimilieren. 150.000 indigene Kinder mussten in diese Internate. Die letzte Residential School schloss erst 1996. Mehr als 10.000 Kinder überlebten diese Zwangsassimilierung nicht. Viele der Kinder wurden in den Residential Schools sexuell missbraucht und übernahmen die Opferrolle auch im späteren Leben. Manche der Frauen landeten auf der Straße, verfielen Alkoholismus oder Drogen oder endeten in der Prostitution. Statt die sozialen Missstände und die Gewalt an indigenen Frauen zu bekämpfen oder die Täter strafrechtlich zu verfolgen, wird ihnen die Schuld für ihr Schicksal zugeschrieben. Landen sie vor dem Jugendgericht, sind sie erneut Bedrohungen ausgesetzt. So missbrauchte der Jugendrichter David Ramsey 20 Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, bevor er erst 4 Jahre nach dem ersten Verdacht verurteilt wurde. Während der Untersuchungen blieb er im Amt. Besonders deutlich zeigt sich die Verstrickung der Polizei in die Gewalt am Beispiel von Val-d'Or in Quebec. Die Provinzpolizei Sûreté de Québec hatte den indigenen Frauen angedroht, sie bei minus 40 Grad im Wald auszusetzen, sie nennen das Starlight Tours, wenn sie sich nicht willfährig zeigten. Im hohen Norden wäre dies ein sicheres Todesurteil gewesen. 2016 reichten indigene Frauen Klage gegen 50 Polizisten der Sûreté ein, doch keiner wurde zur Rechenschaft gezogen. Die Annahme der UN-Konvention zur Abschaffung aller Formen der Diskriminierung gegen Frauen von 1979, die bis heute 180 Staaten unterzeichnet haben, wurde als Meilenstein gefeiert. Doch Kanada, das sich sonst auf der internationalen Bühne als Vorreiter der Menschenrechte gebärdet, hat diese einzige Konvention zum Schutz der Frauen nur unter Einschränkungen ratifiziert. Die USA, wo die Indianerinnen ebenfalls der Gewalt ausgesetzt sind, haben die Konvention bis heute nicht ratifiziert. Nach jüngsten Schätzungen wurden auch in den USA tausende indigene Frauen ermordet. Das Sovereign Bodies Institute nennt 5000 Fälle von getöteten indigenen Frauen und fast 6000 Vermisste. Doch die Gewalt an indigenen Frauen kennt noch weitere Formen als sexuell motivierte Tötungen. Vor allem in den 1970er Jahren wurden zudem in den USA indigene Frauen systematisch, ohne deren Einverständnis, sterilisiert. Allein zwischen 1973 und 1976 wurden 3.406 indigene Frauen zwangssterilisiert. Das heißt, damals waren rund 25% aller indigener Frauen im gebärfähigen Alter sterilisiert. Nach Definition der UN-Konvention zur Verhütung von Völkermord ist dies ein klares Verbrechen. Nach jüngsten Fällen von Zwangssterilisationen reichten 2017 mehr als 100 indigene Frauen in Saskatchewan eine Sammelklage ein. Die Gewalt an indigenen Frauen bedeutet Gewalt an indigenen Völkern, der Regierungen, Polizei, Justiz und Behörden sowie die Öffentlichkeit fast tatenlos zusehen. Denn ein wirksamer Schutz der Frauen ist nur mit einem grundsätzlichen Wandel der indigenen Politik, das heißt mit umfassender Selbstbestimmung der Indigenen, möglich. Das war der erste Artikel von Monika Seiler. Sie ist Redakteurin, das war ein Auszug, genau. Sie ist Redakteurin des Coyote-Magazins. Wer noch Interesse hat, kann sein Wissen auch darüber vertiefen. Dieses Heft von 2022 zum Beispiel beinhaltet den Artikel Missing and Murdered Indigenous Women. Und da gibt es auch weitere Berichte zu Zwangssterilisationen und auch zu den Residential Schools und den Gräberfunden von den getöteten Kindern. Soweit von mir. Ich gebe dir das Mikro zurück. Der nächste Artikel in der Broschüre beschäftigt sich mit indigenen Widerstand und anti-indigener Repression und der Gewalt, die heute passiert. Dann gibt es Details zu Lennart Peltier und auch ein Interview mit seiner Anwältin, was ich vorhin schon erzählt habe. Und jetzt freue ich mich, den Wirt hier begrüßen zu können. Wir hören von ihm etwas über den Tren Maya und den sogenannten interozeanischen Korridor im Süden Mexikos und den Widerstand dagegen, gegen einen Kolonialismus, der niemals aufhörte, oder? Das Protestcamp Tierra y Libertad im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ist ein Ort der indigenen Würde. Vor allem die Frauen mehrerer umliegender Gemeinden verteidigen hier ihre Kultur, ihr Land und die Natur der weiten Täler von Mogoñe Viejo. Dass hier noch immer der Wind in bunten Bannern und der Rauch großer Töpfe das Lied vom Widerstand singen, ist ein großer Erfolg. Vor wenigen Monaten, im April diesen Jahres, kurz nachdem die Karawane El Sur Resiste das Campamento besuchte, drangen bewaffnete und vermummte Einheiten der mexikanischen Marine, der Bundespolizei und der Nationalgarde in das Lager ein, schlugen die Frauen, zerstörten die Einrichtung und verschleppten vier der Würdigen in das Hauptstadtgefängnis in Oaxaca-Stadt. Sie sind inzwischen wieder freigelassen worden, anders als Dutzende indigene AktivistInnen, die ihren Kampf teilen. Ein Kampf, der nicht nur das Land und die Freiheit der hier versammelten Gemeinden betrifft. Das Protestcamp Tierra y Libertad besteht aus der Blockade einer fast unscheinbaren Zugstrecke. Doch diese ist Teil eines Gigaprojektes geopolitischen Ausmaßes, von dem Regierungen, transnationale Konzerne, Militärs und Kartelle mehrerer Kontinente profitieren. Warum? Das zeigt sich dieser Tage etwas weiter südlich. Vor einem der wichtigsten Handelsknoten der Weltwirtschaft, dem Panamakanal, stehen die großen Öl- und Containerschiffe im Stau. Aus dem Weltall können wir sehen, wie sie sich aneinanderreihen, denn der Kanal, gespeist aus dem Süßwasser der umliegenden Seen, trocknet aus. Statt den ausgetrockneten Handelsweg als Anlass zu nehmen, die Logik zu hinterfragen, die das historische Niedrigwasser durch die Klimakatastrophe verursacht, greifen Unternehmen und Regierungen einfach nach dem nächsten, noch nicht zerstörten Territorium, um einen weiteren Panama-Kanal, diesmal auf dem Lande, zu errichten. Dieses als interozeanischer Korridor bezeichnete Projekt soll in Südmexiko am Isthmus von Tehuantepec entstehen. Schienen und Straßen für Güterzüge und LKWs sollen die Häfen Salina Cruz und Coatzacoalcos, Pazifik und Atlantik, miteinander verbinden. Die Region ist eine der biodiversesten der Welt. Indigene Völker verteidigen sie seit Jahrhunderten. Ihre Lebensweise und Kultur beruhen auf ihrer Umwelt. Damit soll nun Schluss sein. Die Häfen werden ausgebaut, Flughäfen errichtet und der Korridor ist nicht einfach nur ein Handelsweg. Der interozeanische Korridor wird ein Industriekorridor. Öl- und Gasraffinerien, Fabriken, Monokulturen und offener Tagebau entstehen entlang der Gleise. Hier wird nicht nur transportiert, sondern gleichzeitig auch abgebaut und produziert. Hier entstehen rechtsfreie Zonen für internationale Konzerne, auch aus Deutschland, die für Ökozid und Ethnozid mitverantwortlich sind. Hier werden Ökosysteme und indigene Autonomie parallel zerstört. Die Lagunen am Pazifik und die Fischerdörfer der Huave, die Berge und die Dörfer der Chontales, der Chimalapas-Regenwald und die Dörfer der Zocke, die Mangroven und die Dörfer der Zapoteken. Doch sie wehren sich und blockieren etwa die Bauarbeiten des trockenen Panama-Kanals, wie im Protestcamp Tierra y Libertad, trotz aller Repression, die weiter zunehmen wird. Stellen Sie sich vor, dass die indigenen zapotekischen Genossinnen aus Donaji oder Juchitán eines Tages die interozeanischen Züge blockieren könnten. Dabei würde der Weltkapitalismus jede Minute Geld verlieren und wird versuchen, den Protest im Erdboden gleichzumachen. Deshalb müssen wir sehr wachsam und solidarisch mit der gesamten Bewegung sein, mahnt Miguel Angel der Organisation Madera de Pueblos, die gemeinsam mit den Völkern des Chimalapa-Waldes gegen den Korridor protestieren. Denn auch der Regenwald mit einer der höchsten Biodiversität des Planeten ist, wie seine indigenen VerteidigerInnen, gefährdet durch den neuen Industrie- und Handelskorridor, der sich nicht auf die Bundesstaaten Oaxaca und Veracruz begrenzt. Bekannter als der interozeanische Korridor ist hierzulande der Tren Maya, Maya-Zug, nicht zuletzt aufgrund der öffentlich gemachten Beteiligung der Deutschen Bahn am Projekt. Vermarktet wird er als ökologisches Verkehrsmittel für Touristen und lokale Bevölkerung, von den archäologischen Stätten der Yucatan-Halbinsel zur Karibikküste und zurück. In Wirklichkeit ist der Maya-Zug der verlängerte Arm des interozeanischen Korridors. Die auch hier von Straßen, Häfen und Flughäfen begleiteten Schienen sind direkt verbunden mit dem neuen Panama-Kanal und öffnen so die Yucatan-Halbinsel für die kapitalistische Ausbeutung. Der Zug und das, was er mit sich bringt, gefährdet den Maya-Regenwald, das größte Süßwasservorkommen des Landes im größten unterirdischen Flusssystem der Welt, die Mangroven, das zweitgrößte Korallenriff des Planeten und somit auch den Ozean. Denn nun dringen Monokulturen, Fabriken und Massentourismus auch hier ein, in die bisher eher geschützten Territorien der Maya, die durch das Projekt, das zynischerweise ihren Namen trägt, eine brutale Transformation erfahren, wo sie selbstverwaltet und von Subsistenzwirtschaft, also dem Anbau zur Selbstversorgung, auf ihrem eigenen Land lebten, wird ihnen dieses Land gestohlen, während man ihnen Fortschritt und Wohlstand verspricht, sprich einen Arbeitsplatz. Und diesen erhalten sie auch, als billige LohnarbeiterInnen in den Fabriken oder auf den Feldern, als Putzkräfte im Hotel oder Restaurant der weißen Touristen, denen die Kultur der Maya als tot in alten Pyramiden präsentiert wird, während die lebenden Maya für eine koloniale Ausbeutung schuften. Mit der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober begann auch in Südmexiko der blutige Landraub, der sich ohne Pause bis heute fortsetzt in den Megaprojekten des Todes, die Ökozid und Ethnozid bedeuten. Doch während in Spanien aktuell wieder die Vorbereitungen des Dia de la Hispanidad, Tag der Hispanität, oder für die Fiesta de la Raza, Fest der Rasse, in vollem Gange sind, schließlich will man wieder an die gemeinsamen Wurzeln der spanischsprachigen Welt erinnern, ist der 12. Oktober seit 531 Jahren ein völlig anderer Tag. Es ist der Tag des Widerstands und der indigenen Würde, so heißt es im Aufruf der indigenen mexikanischen GenossInnen zum globalen Aktionstag gegen Neokolonialismus und dem Krieg gegen die indigenen Völker weltweit, dem sich auch aus Deutschland heraus angeschlossen wurde. Gegen die Beteiligung deutscher Konzerne an Projekten wie dem Tren Maya auf der ganzen Welt, etwa im indigenen Land der Sami oder im Norden Brasiliens, formiert sich ein Netz der Rebellion, an dem noch viele weben können. Ich danke dir. Genau, das war sozusagen die Recherche zu den Entwicklungen des interozeanischen Korridors in Mexiko. Und Widerstand dagegen, im Heft sind auch noch weiterführende Links und so weiter, wenn ihr das vertiefen wollt. Genau jetzt, vor 11 Tagen oder so, wurde auch aus einer Gemeinde dort in der Nähe, aus Puente Madera, der selbstgewählte Gemeindevorsteher David Hernandez Salazar zu 46 Jahren Knast verurteilt, aufgrund von angeblichen Verbrechen, für die er ein Alibi hat, also ein unzweifelhaftes Alibi. Und diese Gemeinde Puente Madera ist eben eine Gemeinde, die schon sehr lange und sehr effektiv dort im interozeanischen Korridor Widerstand leistet. Wie in diesem Artikel auch schon angedeutet wurde, nimmt die Repression tatsächlich zu und trifft jetzt auch diese andere Gemeinde. Dazu gibt es auch Artikel zum Beispiel auf ANF Deutsch. Danke. Ja, vielen Dank dafür. Wie ich sagte, wir bleiben in Mexiko. Jetzt geht es darum, die zapatistische Bewegung in Chiapas noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Das machst du jetzt. Wie schon gesagt, geht es in dem Text, der danach direkt kommt. Geografisch bleiben wir in Mexiko, in Chiapas, in Südmexiko, an der Grenze zu Guatemala, seht ihr da unten. Dort sind die Zapatistas 1994 aufgestanden. Und der Text ist von Lutz und Miriam Fritz von der Gruppe Basta aus Münster, die auch gut vernetzt sind mit den Zapatistas. Und der gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Aspekte des Kampfes, beginnt auch mit der Geschichte ab 94 und ja, erläutert die Gründe und Ziele erstmal, zitiere manchmal aus dem Text direkt, also von den beiden AutorInnen. Die Ziele, zum Beispiel gegen die Unterdrückung der Frauen, die Ausbeutung, Rassismus, Umweltzerstörung und die Marginalisierung der indigenen und ländlichen Bevölkerung durch die Herrschaft der Großgrundbesitzer, der politischen Funktionäre und der mexikanischen und transnationalen Konzerne. Die Zapatistas verstehen sich als konsequent basisorientierte Bewegung. Sie fordern eine radikale Demokratisierung der gesamten Gesellschaft und eine konsequente Abkehr von der kapitalistischen Wirtschaftspolitik und von patriarchaler Unterdrückung. Dann geht der Text auf ein paar Schlaglichter oder Aspekte ihres Kampfes ein, zum Beispiel, ich mache es jetzt kurz, damit ihr noch was zu lesen habt, zu Hause auf ihre gelebte Autonomie und ihre horizontale Organisation, basisorientiert ist, Selbstverwaltung, ohne Vertrauen in den Staat, also die nehmen auch keine Gelder vom Staat an, die Zapatistas, auf ihre globale Vernetzung, diverse Treffen, zu denen sie international eingeladen hatten, zum Beispiel auch zum Thema antipatriarchale Kämpfe. Da gab es 2007 und 2018 Treffen, wo Frauen aus der ganzen Welt, aufständische Frauen, eingeladen wurden. Im Text selber, beziehungsweise in der Broschüre, ist auch so eine kleine Anmerkung noch. Ich sage jetzt hier Frauen, da sind natürlich nicht nur Frauen mit gemeint. Und genau, da gibt es eine kleine Erklärung noch dazu, die ich sehr gut finde. Ein Schwerpunkt des Textes sind antipatriarchale Kämpfe, wo ich noch mal kurz was vorlesen möchte. Und zwar 1993, ein Jahr vor dem Aufstand, hatten zapatistische Frauen mit dem Ley Revolucionaria de la Mujer, dem revolutionären Frauengesetz, eine Revolution innerhalb der Revolution angestoßen und damit die Durchsetzung ihrer Interessen innerhalb der zapatistischen Bewegung durchgesetzt. Sie fordert mit dem Gesetz die umfassende Partizipation und Selbstbestimmung von Frauen in der Bewegung und wendeten sich gegen intersektionale Formen der Unterdrückung und Gewalt in den eigenen Reihen. Wir wollen, dass wir als Frauen respektiert werden. Die Bräuche und Traditionen von früher, die müssen geändert werden. Wir wollen die schlechten Traditionen und Bräuche nicht mehr. So erklärten die Delegierten aus verschiedenen Maya-Comunidades auf einer Versammlung von Frauen im Juni 94. Dabei verweisen sie auch im Sinne des bekannten zapatistischen Leitbildes, fragend schreiten wir voran, sowie im Kontext jahrhundertelanger antikolonialer Kämpfe auf das prozesshafte sowie strategische Verständnis von sozialen Dimensionen wie Ethnizität und Geschlecht. Nicht zuletzt adressiert das zapatistische Frauengesetz eine Situation der Mehrfachunterdrückung, die insbesondere indigene Frauen betraf und betrifft. Dies legte Kommandante Esther in einer Rede 2001 vor dem Nationalen Kongress Mexikos exemplarisch dar. Wir leiden auch unter Verachtung und Marginalisierung seit dem Augenblick unserer Geburt. Springe ich ein bisschen? Wir, die indigenen Frauen, haben nicht dieselben Möglichkeiten wie die Männer, die alle Rechte haben, selbst zu entscheiden. Nur sie haben das Recht auf Land. Die schlechten Regierungen lehrten uns diese ganze Situation. Ich springe noch mal ein bisschen. Nicht nur in der öffentlichen Repräsentation der Bewegung, sowie in der Guerilla, in der das Geschlechterverhältnis bei ca. 50-50 liegt und Frauen hohe militärische Positionen bekleiden, leisten Frauen einen wichtigen Beitrag für die zapatistische Autonomie. Auch in den indigenen Basisgemeinden, im alltäglichen Leben als zumeist Kleinbauer und BäuerInnen sowie in der politischen Selbstverwaltung übernehmen zapatistische Frauen bedeutende Entscheidungsfunktionen. Dann endet der Text von den beiden mit einer Einschätzung zur Gegenwart bzw. den Problemen, die Indigene im heutigen Mexiko haben, verursacht durch Konzerne und ihre Megaprojekte oder auch, sie nennt es auch beim Namen, im kapitalistischen System oder den kapitalistischen Systemen und durch das organisierte Verbrechen im Drogen- und Menschenhandel mit Unterstützung von mexikanischen Regierungsstrukturen. Ja, damit möchte ich eigentlich dann schließen. Also der Text schließt damit und ich möchte dann auch damit hier schließen. Emanzipatorische Bewegungen, wie die Zapatistas, werden weiterhin mit heftiger Gewalt konfrontiert, damit kapitalistische Projekte durchgesetzt werden können. Diese sind auch meist mit patriarchalen, rassistischen und umweltzerstörenden Vorgehensweisen verbunden. Zudem haben sich zwei Drogen- und Menschenhandelskartelle des organisierten Verbrechens in Chiapas ausgebreitet, wo es lange Jahre, nicht zuletzt dank der Zapatistas, ruhiger geblieben war. Die Kriminellen werden dabei häufig vom mexikanischen Staat protegiert und sogar aktiv unterstützt. Auch Konzerne aus sogenannten Industrieländern wie Deutschland profitieren weiterhin vom Verkauf von Waffen, Fahrzeugen, Chemikalien, der Anlegung von Monokulturen oder gigantischen Tourismusprojekten wie dem schlecht benannten Maya-Zug, wie wir gerade schon gehört haben. Im Angesicht des organisierten Verbrechens, im Drogen- und Menschenhandels sowie des desorganisierten Verbrechens, wie die Zapatistas die mexikanischen Regierungsstrukturen bezeichnen, schreibt die Koordinierungskommission des Congreso Nacional Indigena, dem indigenen Regierungsrat, dem also auch nicht-zapatistische indigene Gruppen vereint sind, fast 30 Jahre nach dem zapatistischen Aufstand, also vom 1. Januar 1994, und dem Aufbau eines Systems von autonomem Leben, von ihren kulturellen Wurzeln aus, in Frieden und Würde in ihrem Gebiet, erklären wir, dass unsere größeren Schwestern und größeren Brüder, die Zapatistas, zu den Garanten der Verteidigung ihres Gebietes gegen die Interessen des globalen großen Kapitals wurden. Sie wurden zu unseren LehrerInnen in den Widerstandskämpfen im gesamten Land. Einzige Hoffnung zur Bewahrung der Menschheit angesichts des kapitalistischen Wahnsinns, einer Naturzerstörung, welche die gegenwärtige weltweite Klimakrise erzeugt hat. Wir erklären als Pueblos Originarios, Zapatistas und Nicht-Zapatistas, setzen wir unseren Widerstand fort und werden ihn weiter fortsetzen. Gegen die Repression durch den Staat mittels Armee, Guardia Nacional und Polizeiverbände und aktuell gegen die Terrorwelle der Kartelle und Paramilitärs, die durch die Bundesregierung und die Regierungen der Bundesstaaten unterstützt werden. Wir werden weiter fortfahren, Systeme autonomen Lebens ohne Kapitalismus und Patriarchat wieder aufzubauen, welche zukünftigen Generationen ein würdiges Leben garantieren. Wegen all dem rufen wir dringlich alle Organisationen, Kollektive und Menschen guten Herzens dazu auf, diesen Krieg gegen die Pueblos öffentlich anzuprangern, sich zu solidarisieren und zu organisieren, sich zu erheben in einem zivilen und friedlichen Kampf für das Leben. Ein anderes Leben ist möglich, eine andere Welt ist möglich. Wir lassen nicht zu, dass eine Triade aus Staat, globalen Konzernen und Narkoverbrechen uns ein Ende setzen wird. Schließt also auch gleich mit einem Solidaritätsaufruf sozusagen auch über die Kontinente hinweg. Ja. Schönen Dank. Und ich denke, das ist auch genau der Grund, warum wir uns an dieser Broschüre versucht haben und wir hoffen, dass wir da Impuls setzen können, Dinge öffentlich zu machen. Und eben auch Solidarität von hier aus zu verstärken. Wir kommen zum letzten Artikel, den wir heute vorstellen wollen. Der hat auch sehr viel mit uns selbst zu tun. Die Herrschenden, allen voran der ökologisch gefärbte Flügel des Kapitals, versprechen sich ja gerade viel davon, eine Verkehrswende einzuleiten. Und wie immer bei solchen Sachen ist die kolonialistisch gedacht und gefährdet Menschenrechte. Und dazu werden wir jetzt den letzten Artikel hören. Der geht nämlich gegen Landraub und Lithiumabbau in Jujuy. Im Aufstand in der Provinz und indigene Proteste in Buenos Aires. Und das erzählst du uns, ne? Ich lese nicht ganz so gut, aber ich will es üben und ich hoffe, dass es voll okay ist. Im Juni 2023 peitschte Geraldo Morales, Gouverneur der Provinz Jujuy, Norden Argentiniens, eine Reform der Provinzverfassung durch. Mit der sozialen Proteste kriminalisiert der Landraub indigener Territorium forciert. Und damit den Zugang internationaler Konzerne zu den Lithiumvorkommen erleichtert werden soll. Dagegen erhob sich ein breiter Widerstand. In der Provinz herrschte weiterhin Unruhe. und die indigenen Gemeinschaften trugen den Protest mit dem Malón de la Paz der Friedensinnovation bis nach Buenos Aires. Die indigene Gesellschaft, die dort leben, wo das begehrte Lithium vorkommt, haben für ihr Land in der Regel keinen privaten Besitztitel. Der Verfassungsreform zufolge können diese Territorien nun in der Provinz nun in Privatbesitz überführt und die Indigenen von ihrem gemeinschaftlich genutzten Land geräumt werden. Ein weiterer Schritt, Indigene zu vertreiben, um den Extraktivismus voranzutreiben. Diese Drohung und das undemokratische Vorgehen des Gouverneurs, der seine Reform unter Missachtung von Menschenrechten und Fristen im Rekordtempo durchsetzte, führte in Jujuy zu einem Aufstand, dessen Rückgrat waren zum einen die LehrerInnen, die während der krassen Inflation und der Verarmung in Argentinien einen Monat lang für höhere Löhne streikten und die Forderung nach Rücknahme der Verfassungsreform gleich mit auf die Fahnen schrieben. Und zum anderen die Indigenen. Aber auch im öffentlichen Dienst wurde gestreikt. Es gab breite Unterstützung aus der Bevölkerung und große Demonstrationen. Das mit der Reform in der Verfassung festgeschriebene Verbot von Straßenblockaden führte zum Gegenteil. Jujuy wurde zum Hotspot der Blockaden. Besonders umkämpft war das Dorf Purumacaca, wo sich die Landstraße nach Chile und Bolivien kreuzte. Hier kam es am 17. Juni zu heftigen Straßenschlachten mit vielen Festnahmen und Verletzungen, wovon auch Journalistinnen betroffen waren. Die argentinische Polizei übernahm die Praxis der Carabineros in Chile, mit Gummigeschossen und Gasgranaten auf Köpfe zu zielen. Ein 17-Jähriger und drei weitere Personen verloren ein Auge. Die Polizei nutzte Fahrzeuge ohne Nummernschilder und steckte festgenommene Menschen in Privatautos. Eine Erinnerung an die Zeit der Diktatur und die gezielte Einschüchterung damals. Wohnungen wurden ohne gerichtlichen Beschluss durchsucht, aber trotz der heftigen Repression weitete sich die Blockade aus. Auf 26 Landstraßen in der Provinz gab es Straßensperren. Gegen die verfassungswidrige Reform organisierten Indigene aus mehr als 400 Gemeinden in Jujuy den dritten Malón por la Paz. Der Begriff war ursprünglich bei einem Marsch aus dem Norden Argentiniens nach Buenos Aires im Jahr 1946 entstanden, mit dem Indigene die Rückgabe ihrer von EuropäerInnen und Nachkommen geraubten Territorien einforderten. Er leitet sich von Malok ab, was auf Mapundungung, der Sprache der Mapuches, Invasion bedeutet. 60 Jahre später gab es in Jujuy im Jahr 2006 den zweiten Malón mit den ähnlichen Forderungen. Die TeilnehmerInnen des aktuellen dritten Malons sammelten sich zunächst in der Provinzhauptstadt San Salvador de Jujuy und machten sich dann zu Fuß und mit Bussen nach Buenos Aires auf, wo die Maloneres am 1. August ankamen. Auf den 1800 Kilometer langen Weg durchquerten sie 6 Provinzen und nutzten dies für plural-nationale Versammlungen. Gestartet war der Malón mit 3 Forderungen. Der oberste Gerichtshof soll über die Verfassungswidrigkeit der Provinz Verfassungsreform befinden. Das Nationalparlament soll in der Provinz Jujuy intervenieren und außerdem ein Gesetz über die indigenes Gemeinschaftseigentum ausarbeiten und verabschieden. Angesichts der Repression sowie zahlreiche Bußgelder und Geldstrafen kam noch die Forderung dazu, die Verhaftung und Verfolgung von indigenen Führungspersonen einzustellen. Die Maloneros wurden in Buenos Aires denkbar schlecht behandelt. Auf ihre Forderung, mit PolitikerInnen zu sprechen, ging nur Parlamentsabgeordnete der Peruanischen Union por la Patria von Christina Kirchner und der linken Fente de Izquierda quer da ein. Andere Parteien und der Senat waren nicht zu sprechen. Die Staatsregierung verbot, Zelte aufzustellen, was die Polizei mit Gewalt durchsetzte. Sie ließ noch nicht einmal zu, dass Leute sich mit Plastikplanen zudeckten vor dem Regen. Auch Chemietoiletten wurden erst nach 3 Tagen erlaubt. Ein Richter des Gerichtshofes hatte zunächst eine Audienz für 10 Personen zugesagt. Letzten Endes durfte nur noch eine Person eintreten, die aber nur bis zur Rezeption vorgelassen wurde, um dort eine Telefonnummer abzugeben. 4 Malonärs traten daraufhin für 50 Stunden in einen Hunger- und Durststreik und ketteten sich vor dem Gericht an. Auch dies brach keine Wendung. Erst am 18. August gab es ein Treffen mit Präsident Alberto Fernandez. Er sagte eine Kommission zu, die die institutionelle Gewalt in der Provinz de Jure untersuchen soll. Sie soll Anzeigen wegen Machtmissbrauch der Polizeikräfte in der Provinz gegen Demonstrantinnen und Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen sammeln. Darüber muss sie dem Parlament und dem obersten Gerichtshof nach spätestens 60 Tagen einen Bericht vorlegen. Die Malonärs bewerten dies Dekret des Präsidenten zwar als Fortschritt, aber als völlig unzureichend, da damit nichts zu den 3 Forderungen im Hinblick auf die Reform gesagt ist. Das Medienkollektiv Lavacas hat die Malonärs in Buenos Aires begleitet und nach den Einschätzungen gefragt. Manche bewerteten die Aktion auch ohne konkrete Zugeständnisse als Erfolg. Die indigene Bevölkerung sei durch den Malon wieder zum Teil der Agenda geworden. Es gab Parallelen zum Prozess in Bolivien, wo die indigene Bevölkerung mit der Umwandlung in einem pluralen nationalen Staat zu einem politischen Faktor wurde. Die Versammlung auf dem Weg nach Buenos Aires hätten die Vernetzung der Indigenen gefördert. Auch in den übrigen Provinzen seien Besuche geplant, um eine Konföderation der indigenen Völker aufzubauen. Andere Beteiligten sehen das Ergebnis des Malon weniger optimistisch, geben aber die Hoffnung nicht auf, die Reform doch noch zu Fall zu bringen durch einen erneuten Aufstand in New Jury. Ja, das ist ein Artikel, der sich mit aktuellem Widerstand, das ist alles im letzten Sommer und Herbst passiert, mit aktuellem Widerstand indigener Gemeinden in Argentinien auseinandersetzt, die unter den Auswirkungen der hier propagierten E-Auto-Debatte zu leiden haben und in ihrem Alltag angegriffen werden und sich gegen harte Repression zur Wehr setzen müssen. Wie gesagt, diese Broschüre wirft nur Schlaglichter. Ne? Auch zu diesem Thema wäre natürlich viel mehr zu sagen. Wir könnten hier in Grünheide wahrscheinlich anfangen damit. Ich danke dir für den Vortrag von dem Artikel. Und in der Broschüre sind auch einige weitere Artikel. Wir haben jetzt eben nur ein paar Schlaglichter vorgestellt. Del monte, para abrazar la ciudad, va a conquistar. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir senden auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7. Wir hörten heute einen Bericht oder einen Mitschnitt von einer Vorstellung der Broschüre Indigener Widerstand in den Amerikas. Ich habe gehört, dass die Broschüre kostenlos ausliegt in verschiedenen linken Buchläden und Versammlungsräumen. Haltet einfach mal die Augen offen. Es ist ein A5-Format. Vorne ist ein Bildercollage drauf, wo halt Indigener Widerstand in Amerikas draufsteht. Ja, sie hat über 40 Seiten. Ist wirklich sehr informativ. Und natürlich ein guter Startpunkt, wenn wir uns auch mal informieren wollen, warum denn solche Projekte wie eben dieser sogenannte oder sehr schlecht benannte Tren Maya unter Beteiligung der Deutschen Bahn oder aber die Tesla-Fabrik mit ihrem Silizium-Batterie verbauen und ihrem großen Wasserbedarf schädlich ist für uns alle. Und ich kann es nur empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. Die Sendung ist fast zu Ende. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen kann und einen neuen Jingle aufnimmt. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ich erinnere, was ich schon in der letzten Sendung gesagt habe, an die aktuellen Proteste für seine Gesundheitsversorgung. Schaut euch das mal an auf der Webseite freiheit-für-mumia.de. Da könnt ihr alle aktiv werden, ihr könnt an Behörden schreiben und den gefangenen Radiojournalisten da bei seinem Überleben in dieser Haftanstalt unterstützen. Mein Name ist Markus, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich sage bis dahin Tschüss und bleibt dran an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all. Free Mumia. Free Mumia. You can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Terrorista, xenófobo, racista. Ese cacique no quiere comprender que la represión. Si el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapata, juntos vamos, saben. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad.